Herzlich willkommen zu tuxcast.de News. Es ist die zweite Ausgabe vom 12.07.2014. Falls ihr das Ganze live seht, wonach es jetzt nicht gerade so ausschaut, könnt ihr unter Freenode, unter dem Channel tuxcast.de mitkommentieren. Wir lesen das dann und lassen es eventuell in die Show einfließen. Nach der Show könnt ihr uns natürlich auch eine E-Mail an tuxcast.de@gmail.com schicken oder schreibt einfach einen Kommentar auf den YouTube-Channel tuxcast.de. Also ich habe jetzt hier den IRC offen, das wollte ich noch zeigen. Genau. Was wir vielleicht noch erwähnen sollten, wir haben in der letzten Show ziemlich heftig technische Probleme gehabt. Also in der aufgenommenen Version sieht man es nicht so extrem, aber wer es live gesehen hat, der wird wahrscheinlich merken, dass ein Tore sein Teil, oder hat eben bemerkt, dass ein Tore sein Teil komplett gefehlt hat. Anscheinend hat Google Hangouts nicht umgeschaltet. Egal, wir wollen das jetzt besser machen. Das heißt, wir werden bis auf eine Ausnahme komplett nur meinen Desktop zeigen. Und es soll auch damit eine bessere Qualität geben. Und ihr müsst unsere traumhaften Gesichter nicht anschauen. Das ist halt mal so, damit das halt einfach mit dem schöner funktioniert. Und wenn wir halt zwei Webcams anzeigen, dann ist das halt ein bisschen blöd, weil man muss natürlich immer hin und her schalten, wenn jemand redet und so weiter. Und wenn das nicht funktioniert, bringt das Ganze nichts. Okay, das war wieder viel zu viel für den Anfang. Deswegen fangen wir Aber so du hast es ohne Fehler geschafft und dafür gibt's einen Applaus. Man muss sich das so vorstellen, lange Linux on Air Erfahrung und kurze Tuxcast.de Erfahrung und Florian hat es bis jetzt immer geschafft, den Anfang zu verkacken. Danke, das war jetzt sehr relevant für alle unsere Zuhörer, weil normalerweise bekommen sie es eh nicht mit. Jetzt habe ich den Faden verloren wegen dir, super. Du wolltest anfangen. Ja, eigentlich habe ich ja vorher mal gesagt, wenn du das einspielen würdest, dann würde ich aufhören, aber ich lasse das jetzt mal ausnahmsweise durchgehen, weil ich so ein netter Kerl bin. Ja, genau. Okay, fangen wir an. Schon hat es wieder viel zu lange gedauert. Einen Artikel, der auch mit Linux an sich nicht allzu viel zu tun hat, ich finde ihn aber dennoch interessant. Der britische Pornofilter blockt fast jede fünfte Website, also das muss man sich mal geben. Entweder ist jede fünfte Website nur Porn oder es ist vielleicht noch irgendwas anderes. Also laut der URG Open Right Group wurden circa ein Fünftel von den 100.000 der beliebtesten Webseiten gesperrt. Und es ist jetzt nicht nur Webseiten, und deswegen finde ich den Artikel auch interessant, es sind nicht nur Webseiten, die wo irgendwelche Pornoseiten oder irgendwelche Nazi-Seiten oder so weiter. Zum Beispiel Twitter und Reddit ist auch dabei. Und ich glaube jetzt nicht, dass Reddit so jugendgefährdend ist. Aber vielleicht täusche ich mich ja auch. Weiß man es, was alle da drunter schreiben. Mhm. Das Ganze ist zumindest bei einigen teilnehmenden Providern so. Also die Provider unterstützen diesen Sperrfilter und es gibt auch ein paar Möglichkeiten, ich glaube, wenn man den irgendwie umgeht, bestimmt, also wer mit VPN und so weiter, ist das natürlich alles möglich und das, glaube ich, kann man das auch irgendwie deaktivieren lassen, egal, um das geht's eigentlich gar nicht. Laut der URG, also die wo da sich dagegen aufgeregt haben, sind nur 4% der Seiten wirklich Seiten, die wo jugendgefährdend sind. Also der Rest ist dann so Sachen wie Twitter oder was auch extrem interessant ist, ist zum Beispiel, dass die Seite von League of Legends gesperrt worden wurde, weil ein Dateiname das Wort Sex beinhaltete. Also wenn das irgendwie, es kann ja sein, dass es gibt, glaube ich, ein paar Wörter, wo das Wort Sex drinsteckt, obwohl das Wort eigentlich komplett eine andere Bedeutung hat. Aber mir fällt jetzt keins ein. Ich hätte vorher eigentlich eins gesucht, aber ich habe nichts gefunden. Das erinnert mich ein bisschen an den Kinderschutz von einem Online-Lego-Spiel. Und da durfte man nicht mal Armbrust schreiben, weil das Wort Brust enthalten war. Okay, ja gut. Fiel mir gerade mal so ein. Kompletter Schwachsinn irgendwie. Aber ja. Sie wollen, also so eine Arbeitsgruppe der Regierung will eine Whitelist anlegen, um solche groben Fehler eben zu vermeiden. Was ich mich dabei frage, ist, warum bastelt man nicht einfach eine Blacklist und wirft dann jede Seite einzeln rein? Ich glaube, das wäre effektiver. Ja, eben. Aber warum will man überhaupt Pornoseiten sperren? Ich meine, Es gibt auch Schwachsinn. Also ich weiß zum Beispiel vom DuckDuckGo gibt es so ein Safe Search an den Einstellungen. Also ich glaube, dass manchmal so sinnvoll ist, also weil sonst Ja, kommst du für wirklich Kinder, von. ja. Ja, oder auch so. Also es kommt schon mal vor, dass wenn du irgendwie nach etwas suchst, dann da irgendwelche Pornoseiten findest. Zumindest ist mir das aufgefallen. Also ich Ja, glaube. das ist ja für einen Erwachsenen nicht schlimm, aber für Kinder ist es, ich meine, man sollte da eher vielleicht in eine andere Richtung gehen und eher die Kinderschutz, den Kinderschutz fördern und nicht allgemein die Seiten sperren. Ich persönlich bin da eher der Meinung, dass man die Kinder aufklären sollte. Ich glaube, das wäre sinnvoller, Ja, das weil ist auch. du kommst da nicht komplett vorbei. Also es wird immer so sein, es gibt immer Möglichkeiten, auf solche Seiten zu kommen. Also wer zum Beispiel, ja, VPN habe ich schon angesprochen, Tor dürfte es auch funktionieren. Du kannst auch einen Proxy verwenden. Also da gibt es tausend Möglichkeiten und also von dem her, also drankommen tun sie auf alle Fälle. Von dem her, ich finde, Was es ich sollte einen auch anderen Weg gehen. krass finde, es ist halt Zensur des Internets. Das ist in dem Fall so schlimm, weil halt einfach wirklich irgendwie nach, keine Ahnung, nach irgendwelchen Algorithmen die Webseiten durchsucht worden sind und dann haben sie das rausgefiltert. Also das sollte nicht sein. Eben. Und es fängt so an und dann wird's immer schlimmer. Also ich habe so die Befürchtung dabei. Also ich finde, es soll es nicht geben. Ich glaube, das Ja. Internet regelt sich in der Hinsicht sich selber. Aufklärung ist Okay, das Beste, was es gibt. genau. Dann zu einem komplett anderen Thema, nämlich zu CoreOS. Die haben 8 Millionen bekommen und wir haben es wahrscheinlich, wir haben es nicht ganz rausbekommen, warum, aber wir haben eine starke Vermutung, nämlich weil sie jetzt eben das anbieten, von dem, was ich jetzt erzählen will. Aber erstmal ein bisschen was zu CoreOS, ganz kurz. CoreOS ist besonders bekannt, zumindest habe ich davon mal von gehört, gerade für solche Cluster-Systeme. Also ein Beispiel: Google hat nicht einen großen Rechner stehen, sondern die haben da einen Computer stehen und der dazu tut dann die Aufgaben verteilen und dann, wenn du die Website google.de ansurfst, dann greift er halt auf einen Server zu oder leitet er auf einen Server eben weiter, der wo dann die Anfrage bearbeitet. Und so kann man halt das schön verteilen und so macht das Sinn. Also so kann man schöne Cluster bauen. CoreOS hat auch als Standard-Paketverwaltung Docker. Also Docker ist so etwas, ja, ganz kurz einfach erklärt, also ich will nicht in die Themen zu weit einsteigen. Docker ist eine Software, womit man ein Paket bauen kann. Also wenn ich zum Beispiel unter Arch Linux irgendeine Software installiere, von mir aus, was, ja, sagen wir mal, Kdenlive, dann hat Kdenlive einen Haufen Abhängigkeiten, Kdenlive braucht einen Haufen Bibliotheken und normalerweise ist das kein Problem, dass es die Bibliotheken und alles ordentlich nachzieht. Es kann aber auch mal passieren, dass halt zum Beispiel die falsche FFmpeg-Version draufläuft oder eine Bibliothek nicht vorhanden ist. Unter Arch Linux tritt jetzt das seltener auf, weil dann meiste kann man sich eher aus dem AUR nach installieren, aber grundsätzlich Docker gibt halt einem einfach die Möglichkeit, dass man eine Software installiert, die wo dann an sich nichts mehr braucht. Es braucht halt ein bisschen mehr Festplattenkapazität, aber ich glaube, die ist mittlerweile so billig, dass das nicht das Problem mehr ist. Und auf alle Fälle ist bei CoreOS da standardmäßig dabei. Und was die eben anbieten und wodurch die wahrscheinlich die 8 Millionen Dollar bekommen haben. Vielleicht könnt ihr das mal uns eine E-Mail schreiben oder sowas. Mich würde das interessieren. Entweder haben wir den Artikel überhaupt nicht überrissen. Okay, sie bieten jetzt eine spezielle Version an, nämlich die CoreOS Managed Linux Version mehr oder weniger. Da gibt es, die kostet pro Installation im Monat 100 Euro. Also das ist so das Grundsystem, sage ich jetzt mal. Also das ist das Grundsetup. So viel kostet es minimal. Es kann aber dann um einiges auch noch teurer werden. Ich schätze mal, da gibt es dann spezielle Services, die wo man dann noch dazu buchen kann. Und was es bis dann dazu gibt, das sind also es gibt einen speziell guten Update-Service. Also sie kümmern sich darum, damit das System immer aktuell bleibt und man grundsätzlich nie eine neue Version installieren soll. Also mir kommt das irgendwie ein bisschen vor, so wie ein Rolling-Release-System in der Art. Also es aktualisiert sich halt von selber und man braucht sich da nicht groß drum kümmern. Was vielleicht noch erwähnenswert ist, ist, dass CoreOS noch im Beta-Stadion ist. Also es ist noch nicht ganz stabil. Ja. Also dann gehen wir weiter zu Xkscore. Da hat der WDR bzw. der NDR hat vom Xkscore spezielle Code-Teile bekommen. Also sie haben, so wie es ausschaut, anscheinend einen Code von Xkscore bekommen, nur einen Teil davon, also nicht komplett. Manche glauben auch nicht, dass es der echte Code ist, weil komme ich dann später nochmal kurz drauf zu. Was besagt dieser Code-Teil? Im Grunde besagt der Code-Teil, dass für alle, die wo irgendwie versuchen, sich anonym zu bleiben, als Extremisten von der NSA gekennzeichnet werden. Also wenn ihr zum Beispiel bei Google wahrscheinlich nach Tor Project sucht oder nach Tails oder auch auf die Webseite dann geht und so weiter, dann werdet ihr von der NSA als Extremisten abgehandelt oder ja, deklariert und dann werdet ihr auch speziell mehr überwacht. Okay, was man natürlich da sagen muss, gerade für solche Leute wie Rechtsanwälte oder für Journalisten, die deren Quellen einfach privat halten wollen, ist das ziemlich blöd, dass sie dann da speziell drunter kommen. Oder einfach auch wirklich die aus einer Diktatur zum Beispiel berichten wollen, aus Nordkorea Daten liefern wollen und sagen, wie es da wirklich ausschaut und ist jetzt die Wahl gefälscht worden oder wollen doch alle Kim Jong-un. Das ist halt der Punkt. Was dann auch noch gezeigt worden ist, und ich finde vom das erste.de ist das irgendwie ein bisschen komisch abgeklatscht worden, meiner Meinung nach, weil sie gesagt haben, nach Angela Merkel ist Sebastian Hahn der zweite bekannte Opfer von der NSA. Ist natürlich irgendwie kompletter Schwachsinn, wenn die alle abgehört werden. Aber gut, wer ist das? Das soll man vielleicht auch kurz erwähnen, finde ich jetzt aber nicht so erstaunenswert, aber sie haben seinen Tor-Server angezapft, mehr oder weniger, und so versucht ja auch die NSA die Tor-Server zu entschlüsseln, mehr oder weniger. Und jetzt wollte ich noch mal kurz auf den Code zurückgeben, was zum Beispiel einfach nur noch irgendwie, entweder ist es einfach ganz billiger Code oder es ist wirklich gefälscht, weil zum Beispiel die Suchbegriffe, also zum Beispiel Tor Project und Tails, also Tails ist die Live-CD, wo dann Tor draufläuft, dass die direkt im Code drin stehen. Also du musst ja das, man stellt sich das ja irgendwie, glaube ich, schon so vor, dass man die zumindest da mit einer Datenbank oder sowas daherkommen, anstatt dass sie solche Suchbegriffe direkt im Code hineinbauen. Also das ist ja richtig heftig billig. Oder es ist wirklich gefälschter Code. Also ich habe jetzt nichts, wo ich sagen würde, ich kann euch garantieren, dass dieser Code 100%ig von der NSA stammt. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Gut. Was sagst denn du dazu, Tore? Das würde mich mal interessieren. Also ich habe jetzt nicht so viel mitbekommen, weil welche bei mir reingekommen sind, muss ich gestehen. Okay, kein Problem. Ist ja nicht deine Aufgabe, dass du mir zuhörst. Aber dass Tornutzer als Extremisten abgehandelt werden. Und, das ist schon heftig. Das ist schon heftig, ja. Also ich habe zum Beispiel auch Tor installiert, gerade mal, wenn ich auf Seiten surfen will, da wo ich mir nicht so sicher bin, ob das, also wenn ich zum Beispiel mal auf Google wirklich mal surfen will, dann nutze ich manchmal sogar ohne Scheiß Tor. Aber ansonsten eigentlich nicht. Ich glaube, ich habe auch mal meinen Traffic vom Programm durchgeleitet, aber ich weiß nicht mehr, was es genau war. Egal. Okay, also mich würde es auch mal interessieren, wie schlimm ihr das findet. Also es würde mich wirklich mal interessieren. Also manchmal kommt mir das gerade mit der NSA so vor, als würde es den meisten irgendwie ein bisschen am Arsch vorbeigehen. Aber ich kann mich auch täuschen. Es sind auf alle Fälle extrem viele Infos auf einmal. Also das ist extrem. Und das ist nicht die letzte NSA-News für heute. Mhm. Okay, dann etwas, was wahrscheinlich alle Facebook-Nutzer freuen wird. Sarkasmus, Klammer auf, Sarkasmus, Klammer zu. Okay, das hat jetzt nicht gestimmt, aber egal. Es gibt eine Datenschutzklage von Epic, die eine Beschwerde gegen Facebook einreicht. Denn Facebook hat einen Versuch mit deren Nutzern gemacht. Nämlich sie haben die Timeline manipuliert. Also man hat versucht, Was passiert, wenn ich jetzt, also wenn Facebook dafür sucht, wenn Facebook schaut, ob sie jetzt, also es gibt eher positive und eher negative Beiträge, die wo Nutzer so raushauen, und dann hat man geschaut, dass man dass manche Nutzer besonders gute Nachrichten bekommen und manche Nutzer besonders schlechte Nachrichten. Also damit das ein Man hat halt geschaut, wie das auf deren, auf den, auf die wirkt. Und dann ist man dann halt zu dem Ergebnis gekommen, dass die Leute, die wo grundsätzlich bessere Kommentare gelesen haben oder glücklichere Kommentare oder wie man das auch immer beschreiben will, also zum Beispiel Leute, die dann schreiben, oh, es ist ein richtig geiler Tag heute und so weiter, also, und die Leute, die wo halt besonders gute Kommentare gelesen haben von anderen und Beiträge und Videos geschaut oder was auch immer, die haben dann halt auch, wenn es auch nur im ganz kleinen Bereich war, ein bisschen mehr geschrieben. Und da hat eben gesagt, die Epic angeklagt. Das Ganze ist veranstaltet worden mit 700.000 unfreiwilligen Nutzern. Also dieses ist nicht vorher eine Nachricht gekommen, wollen Sie an unseren Test teilnehmen? Epic, was eigentlich übrigens nicht, ich glaube, es wird vielleicht auch episch oder so dann bedeuten, aber eigentlich ist die Abkürzung dafür Electronic Privacy Information Center, und die behaupten, dass es von Facebook rechtswidrig gewesen sei, weil zu der Zeit, wo sie das Experiment gestartet haben, in den AGBs noch nicht drin gestanden ist, dass also Facebook deren Nutzer oder wie auch immer als zu Forschungszwecken benutzen kann, und es verstößt laut Epic auch gegen die FTC-Regel, was eben wieder sagt, dass die Handlungen, dass Handlungen gemacht werden dürfen, die wo Nutzern Schaden hinzufügt. Okay. Da hat man doch ein bisschen Angst, wenn man Facebook nutzt, obwohl ich es mittlerweile fast komplett meide. Okay, dann etwas Erfreuliches, was ich richtig geil finde. Linux fürs Auto. Wir wissen ja, dass Apple mit, keine Ahnung wie es heißt, und Google für beide, also beide haben jetzt, kommen jetzt langsam so in den Fahrzeugmarkt. Das heißt, ich habe mir zum Beispiel von der die Google Keynote ein bisschen angeschaut, zwar nicht komplett, aber da ist halt auch das vom Auto vorgestellt worden, und da kann man dann zum Beispiel das Handy hernehmen, als, ja, das legt man hin, und dann hat man wie wohl normalerweise der Radio vom Auto ist, hat man die, also ein Display, und da kann man dann bestimmte Apps steuern. Und damit da Android und Google nicht die Alleinspieler sind, hat jetzt die Linux Foundation eine Version vorgestellt. Sie nennt sich. Wie nennt sich's denn? So. Ich weiß nicht, wie sie es nennt, aber ich weiß, dass es auf Tizen basiert. Na, das ist mal wieder gute Recherche. gedacht ist jetzt nicht, dass Google das Ganze, also wie bei Google, dass da irgendwie das entweder fertig ist oder sowas. Ich weiß nicht, ob Google das von den Herstellern anpassen lassen will. Auf alle Fälle will man von diesem Betriebssystem dafür sorgen, dass da wirklich Hersteller noch ihren eigenen Dreck draufpacken, und es ist aber schon auch Software drauf, nämlich ein Dashboard, Google Maps ist drauf, es gibt eine Steuerung für eine Klimaanlage, eine Medienwiedergabe und einen Newsreader. Des Weiteren kann man auch noch Smartphones einbinden. Ich schätze mal, dass man dann die Musik vom Smartphone abspielen kann oder sowas. Wird vorerst dann wahrscheinlich nur von Hyundai, Toyota und Jaguar-Land Rover vertreten sein. Die Hersteller werden aber auch noch parallel, also sie werden jetzt nicht sagen, wir setzen uns jetzt fest auf das Betriebssystem, so schön ist es jetzt auch wieder nicht, sondern sie werden auch noch parallel, also ich weiß nicht, ob es beim gleichen Automodell dann so sein wird, aber sie werden auf alle Fälle noch Software von Google und von Apple nutzen. Und natürlich haben Google und Apple schon einen gigantischen Vorteil, weil natürlich können sie jetzt ihre ganze, also zum Beispiel kann Apple, iTunes und so weiter alles super integrieren und auch Google, und sie sind natürlich auch schon im Markt vertreten, was eigentlich um einiges mehr Ja, ich schätze mal, dass für viele das einfach vertrauenswürdiger ist, wenn sie wissen, da steckt jetzt was drin, was sie schon mal zumindest gehört haben. Ja, das soll's dann. Jetzt kann ich noch sagen, wie das heißt, weil ich es gerade noch lese. Das tut mir leid, dass ich das mir nicht aufgeschrieben habe. Das ist das Automotive Grade Linux, AGL abgekürzt. Also, ja, das wollte ich noch zeigen. So, das wär's von meiner Seite her. Jetzt bist du dran, Tore. Kommen wir zu Crossover 13.2. Und zwar ist das released. Für alle, die nicht wissen, was Crossover 13.2 ist. Crossover ist basiert auf Wine. Und Wine ist eine Software, um Windows-Software oder Windows-Spiele unter Linux zum Laufen zu bekommen. Und Crossover ist halt so gesagt das Premium-Tool, was auch halt was kostet. Was aber denn versichert, besser Spiele zum Laufen zu kriegen oder Programme. Ob das stimmt, das muss jeder für sich selbst herausfinden. Gibt ja eine Testversion. Testet da immer eure Programme aus, die euch wichtig sind. Sonst könnt ihr das ja immer noch kaufen. Oder wenn es unter Wine Blanco besser funktioniert, dann benutzt das. Weiter will ich da nicht drauf eingehen. Und zwar geht es jetzt um die Neuerung. Und zwar sind das jetzt natürlich mehr Windows-Programme sollen halt unter Linux laufen. Was aber ich viel besser finde, ist, wenn man jetzt Crossover installiert, dann sollen schon wichtige Pakete, die ziemlich häufig benutzt werden, zum Beispiel bestimmte DirectX-Pakete, die sollen dann schon gleich mit runtergeladen werden und sollen nicht während der Installation noch aus dem Internet gezogen werden. Sprich, man hat mal Internet. Dann zieht er sich so die wichtigsten Pakete, die so häufig benutzt werden. Und dann braucht er die während der Installation nicht. Das ist, finde ich, ganz nett. Und natürlich wurden ganz viele Fehlerkorrekturen gemacht. Das war es dann auch bei Crossover an großen Sachen. Dann kommen wir zu CentOS. Das ist der kostenlose Klon von Red Hat Enterprise Linux 7. Der größte Unterschied ist dabei in der neuen Version, dass es diesmal nicht auf Red Hat Enterprise 7 gebaut worden ist, sondern dass die Basis von Fedora genommen worden ist. Was das ermöglicht, ist, dass mehrere Varianten unterstützt werden können, zum Beispiel 32-Bit und viele weitere, auch ARM zum Beispiel, was unter Red Hat ja natürlich nicht wirklich von Bedeutung ist. Da werden ja nur 64-Bit und zwei Arten von Super-PCs, glaube ich, befeuert. Und da habt ihr eine viel weitere Auswahl. Was auch anders ist, ist, dass ihr eine große ISO-Datei von 7 GB habt, die dann aber jede unterstützte Variante von PC-Typ unterstützt. Ja. Was hat sich denn getan? Also natürlich alles, was bei Red Hat Enterprise Linux 7 mitgekommen ist, ist auch hier mitgekommen. XFS ist jetzt das Standard-Dateisystem. Wahrscheinlich können damit die meisten nichts anfangen, aber ich sag's trotzdem. Das Init-System ist jetzt nicht mehr Upstart, sondern SystemMD. Das sind ja auch die meisten Distributionen in den letzten Versionen auch auf umgestiegen. Ist halt etwas neuer. Ich glaube, dass wir zukünftig nur noch Maschinen, also vielleicht mit ein paar Ausnahmen, aber größtenteils nur noch Maschinen mit SystemD zu sehen bekommen, weil es einfach super funktioniert und sehr Ja. effizient ist. Upstart gibt es jetzt manchmal nur noch, wenn man zum Beispiel Arch Linux, da hatte ich Probleme mit Grub. Irgendwie hatte das was mit Upstart zu tun. Und dann habe ich Upstart anstatt SystemD gehabt und dann ging das. In so welchen Fällen kommt noch Upstart zum Einsatz, aber sonst SystemD. Wer sich wundert, warum die jetzt erst umsteigen, das liegt daran, dass CentOS und damit auch Red Hat, die Linux-Version, halt einen langen Entwicklungszyklus haben und halt alles stabil haben wollen und alles sehr, sehr ausprobieren. Jetzt sieht auch CentOS bzw. Red Hat Linux 7 mal einigermaßen gut aus. Jetzt kommt nämlich als Grafik als Oberfläche GNOME 3.8 Classic-Modus zum Einsatz. Finde ich echt ziemlich schön in Szene gesetzt. Vorher hatten die ja GNOME 2 und das sah schon etwas veraltet aus. Und hier, das ist glaube ich auch so ähnlich wie das Florian bei CoreOS angesprochen hat, hier gibt es eine Container-Virtualisierung mit Docker. Ja, genau. Das wird hier auch unterstützt. Das war's denn von CentOS. Kommen wir zu der letzten NSA-News für diese Woche. Ich verspreche es euch. Oder? Ich muss kurz gucken. Ja, für diese Woche hat sich das denn erledigt mit NSA. Genug für NSA. Aber es ist wieder ein bisschen Licht ins Dunkle gekommen und das ist auch, glaube ich, gut. Also, ist aber auch ein bisschen skandalös, muss ich sagen, weil ein 31-jähriger deutscher BND-Mitarbeiter, der war irgendwie in Bayern stationiert, glaube ich, irgendwie so. Das war auf jeden Fall bei der Zeit, das fand ich jetzt nicht so wichtig. Und zwar hat der gestanden vor dem Gericht, dass er der den NSA-Untersuchungsausschuss des Bundestages für die USA ausspioniert hat. Wie krass ist das? Ziemlich krass, finde ich. Und zwar hat der Sicherungsausschuss einen kleinen Verdacht gehabt und hat auch deswegen in diese Richtung ermittelt. Wie er denn jetzt letztendlich gefasst worden ist, das erzähle ich gleich noch. Aber erstmal ein DPA-Zitat. Und zwar meinen die, dass er ja über Jahre hinweg die BND-Papiere für die NSA verkauft hat oder besser gesagt an die USA. Was schon ziemlich krass ist. Also, weiterhin meinen die auch, aufgeflogen sei er durch eine E-Mail an das russische Konsulat, wo er mit drei BND-Dateien die Zusammenarbeit schmackhaft machen wollte. Dieses wurde aber vom deutschen Sicherheitssystem abgefangen. Und so wurde dann auch gegen ihn ermittelt. Ja, ziemlich dumm, wenn man sich vom eigenen Sicherheitssystem abfangen lässt. Muss ich schon zugeben. Also er müsste ja wissen, nach welchem System das läuft. Was ich auch wieder natürlich typisch Amerika finde, ist, die Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrats in Washington, Caitlin Hayden heißt die. Irgendein Laufbursche in der USA. Die wahrscheinlich. Ja, also weiter sage ich dazu nichts. Gut. Aber die hat zu dem Ganzen nur No Comment gesagt. Die wissen natürlich eigentlich genau, was da los ist. Aber wie gesagt, die NSA macht sowieso, was sie möchte und die USA erst recht. Dann möchte ich noch auf den Kommentar von der Zeit eingehen, was ich echt gut finde. Ich weiß jetzt nicht, ob der, ja, der ist als Kommentar gemeint. Und zwar geht es darum, dass das erste Mal ja die NSA schon in solchen Sachen aufgefallen ist, als sie Angela Merkel abgehört haben. Die ist natürlich keine Terroristin. Also, die schubst auch keine kleinen Kinder vor Autos. Die ist total harmlos. Bist du da so sicher? Also, vielleicht, oh, ich weiß nicht, wie der heißt, der aus Bayern da, der bayerische CSU, Superkandidat. Seehofer. Seehofer, ja, da bin ich mir nicht so sicher, aber bei Angela Merkel bin ich mir sicher eigentlich. Unsere Mutti, die macht nichts. und zwar hat er angesprochen, ja, das ist schon damals ziemlich schlecht aufgefallen bei Angela Merkel. Und zwar bringt das Zitat, abhören unter Freunden, das geht gar nicht. Und jetzt haben sie hinter ihren Rücken Geschäfte mit einem BND-Mitarbeiter gemacht. Natürlich ist das Verhältnis jetzt zwischen dem BND, jetzt ist wieder so ein bisschen Misstrauen zwischen denen natürlich da. Vielleicht sind da ja noch mehr unterwegs, die Dokumente an die USA verkaufen. Außerdem auch an die USA, weil jetzt haben die ja schon wieder nachgeschnüffelt. Jetzt haben sie den NSA-Untersuchungsausschuss abgeschnüffelt. Nee. Nachgeschnüffelt, so. um an Informationen ranzukommen. Und was er jetzt sagt, ist einfach, man muss jetzt einfach mal der USA sagen, die müssen jetzt einfach mal das machen, was sie angekündigt haben mit der NSA, was wieder ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Oder auch noch ein bisschen mehr darüber hinaus. Es muss Aufklärung herrschen und man sollte auch echt ein bisschen zurückgehen, weil, wie gesagt, abhören unter Freunden geht gar nicht. Das ist so, als würde ich jetzt das Handy von einem guten Kumpel nehmen und ohne seine Befugnis da rangehen und einfach mal alles durchsuchen, was nicht verschlüsselt ist oder besser gesagt ein Passwort hat. Wenn es verschlüsselt ist, dann knacken wir es. Wenn denn es verschlüsselt ist, genau, dann knacken wir es noch und Passwörter, die nehmen wir auch nochmal mit. Am Natürlich. besten noch irgendwie SD-Karte rein und alles runterziehen. Und dann noch die Hardware sabotieren, damit die Zufallsdaten nicht all ganz so zufällig sind. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ja, genau, ja. Ich möchte Also. noch einen kleinen Kommentar vom PlayX vorlesen. Unsere Mutti, die macht nichts. Diese Aussage stimmt in mehreren Bedeutungen sogar. Ja, das stimmt sogar. Das lassen wir mal so stehen. Das lassen wir mal so stehen. Genau. Also, das ist vollkommen richtig. Gut, dann kommen wir zur letzten News und zwar KDE. Da würde ich dich erstmal bitten, auf den Artikel umzuschalten. Ich gucke nochmal kurz, ob das alles so passt. Das können wir ja live machen. Nicht, dass wieder alles fehlt bei mir. Nee, das ist alles so gut. Sag's mir dann, wenn Okay. du deinen Desktop brauchst. Ja, ich sag dir dann Bescheid. Alles klar. Ich möchte nämlich noch kurz was zeigen. Ich bin stolz auf mich. Und zwar. Ja, die erste stabile Version von KDE 5 ist erschienen. Ich habe das schon mal in einem Video gesagt, was da alles jetzt so dazu kommt und was da geplant ist und was kommen soll. Deswegen gehe ich da nur kurz drauf ein. Also im Gegensatz zum Unterbau und der Oberfläche wird die Software halt erst später auf die neue Version gehievt. Sprich, man hat jetzt noch alte Komponenten wie den alten Dolphin in KDE 5. Aber das wird alles so nach und nach gehoben. Das gleiche gilt für Krita und Co. Ein wichtiges Wort, was bei KDE 5 neu ist, ist die Modularisierung. Das habe ich im Ausblick kurz nochmal, also habe ich da eigentlich mehr behandelt. Was es bringt, kurz, wir sind sowieso ein bisschen über der Zeit, was wir eigentlich haben wollen, ist, dass der Ressourcenverbrauch gesenkt wird und mehr Geschwindigkeit rausgeholt wird. Außerdem, die KDE-Libs und das Framework 5.0 sind jetzt Cross-Plattform. Das heißt, der ganz unwahrscheinliche Fall, wenn ein Windows- oder ein Mac-Nutzer Bock hat auf KDE 5, dann sollte es in der Theorie möglich sein, das zum Laufen zu bekommen. Ob es denn nachher in der Praxis so ausführbar ist, weiß ich nicht. KDE, also Heise hat's so angeprangert. Ich habe da was auf Chip mal gefunden. Da gibt's, ich weiß nicht, ob's Theme oder sowas war, aber ich glaube, das war der komplette KDE-Desktop. Den hat man sich da installieren können. Also ich fand das irgendwie Das gibt lustig. auch was für Unity, aber das ist ganz ein Nachbau. Das habe ich früher mal nachgeguckt. Aber ich weiß nicht, wie mit KDE ist. Ich glaube nicht, dass KDE, also KDE 4 gibt es noch nicht, weil das noch nicht, glaube ich, Cross-Plattform ist. Da ist das, glaube ich, nur eher so Solaris, BSD und so. Also mit KDE 5 ist es aber wirklich, müsste es dann in der Theorie möglich sein. Wahrscheinlich muss man sich ja noch irgendwas nachinstallieren, aber da wird es wahrscheinlich ein paar Füchse geben, die Bock haben auf KDE und Linux, Windows benutzen möchten. Interessiert uns natürlich wenig, weil wir sind natürlich Linux, Fanatiker und benutzen natürlich auch Linux. Und ja, eine weitere Neuerung ist, dass jetzt von Qt4 auf Qt5.2 geupdatet worden ist und nativen Wayland-Support bietet. Ich weiß nicht, wie es bei GNOME ist. Da müsstest du dich auskennen. Haben die schon nativen Wayland-Support? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Ich Also möchte, das soll jetzt. ich glaube schon, aber ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also ich möchte mich nicht festlegen müssen. Okay, also auf jeden Fall nativer Wayland-Support. Also wie es mit unseren geliebten Mir aussieht, was sowieso immer verschoben wird. Wissen wir nicht, weil dazu haben sich die noch nicht geäußert. Aber Kubuntu, die haben sich ja geäußert, die werden ja sehr wahrscheinlich kein Mir benutzen, sondern Wayland. Finde ich auch in Ordnung. Also das war die letzte Äußerung, die ich so mitbekommen habe. Die Oberfläche, die stabile Oberfläche, also ich fand es ein bisschen komisch geschrieben, soll angeblich am 15. Juli erscheinen. Ich habe es jetzt mit Tricksereien schon jetzt. Und jetzt kannst du umschalten auf mich. Und zwar habe ich mit dem Projekt Neon 5 ein bisschen nachgeholfen. Ich habe vor, unter Solid K das mit den KDE Next PerPA versucht. Das hat mir mein ganzes System zerstört. Und letztendlich hat das überhaupt nichts geändert. Das Besondere bei dem Projekt Neon 5 ist, dass das eine neue Oberfläche installiert. Das heißt, du installierst, so gesagt, neben den KDE 4 nochmal ein KDE, und zwar KDE 5. Bei Projekt Neon 5 bin ich mir nicht sicher, wie viel er jetzt umgeändert hat und wie viel jetzt original ist. Das sage ich vorweg, aber ich habe Screenshots verglichen, die ich so gesehen habe in YouTube-Videos. Das sieht ziemlich identisch aus. Also eigentlich vollkommen identisch. Problem ist bis jetzt, ich kann nur mein Ding nicht auf Deutsch stellen. Aber sonst. Ihr braucht, wenn ihr es machen wollt, guckt nach Projekt Neon, dann kommt ihr auf so eine Seite. Und das ist der Punkt Installing Project Neon 5. Das ist das Einzige, was ihr braucht. Das habe ich auch nur gemacht und das funktioniert sehr gut. Bis jetzt sind mir keine größeren Crashes aufgefallen und so sieht das Ganze aus. Ich habe jetzt mir auch den Standard Wallpaper runtergeladen, auch wenn ich den so ein bisschen Lutschbonbon finde und schon beim S5 hasse. Aber gut, wir haben ein neues Startmenü. Und zwar haben wir hier erstmal den Benutzer und die meistbenutzten Anwendungen. Die sind bis jetzt eigentlich die hier. Was ich geil finde, ich brauche nichts machen. Ich tippe einfach und gleich kriege ich die Ergebnisse. Und wie schnell das eigentlich funktioniert, das ist kaum eine Verzögerung. Echt schon ziemlich smooth. Halt Applications, also das Grundprinzip ist immer noch gleich geblieben, von daher ist halt ein bisschen optisch aufgehübscht worden. Auch der Kalender sieht ein bisschen anders aus. Der Network Manager. All das könnt ihr euch nochmal genauer angucken, wenn es euch genauer interessiert. Vielleicht mache ich dann nochmal zum Video oder ich warte, bis die erste Distribution wirklich mit KDE 5 ausgeliefert wird. Ich glaube, dann lohnt sich das auch, dann bin ich auch auf der sicheren Seite, dass ich euch nicht irgendwas Getweaktes zeige oder was Umgeändertes. Auf jeden Fall, bei mir ist es jetzt so, dieses Aufklappmenü für die Mini-Anwendung ist jetzt links und nicht mehr rechts. Und wenn ich jetzt hier so das so mache, dann kommt das auch links so. Was ich auch lustig finde, meine ganzen Mini-Anwendungen, die ich unter Netrunner 14.04 habe, also von meinen normalen KDE, die finde ich hier gar nicht. Die gehen anscheinend auch gar nicht. Oder ich muss die mir nochmal nachinstallieren, weil das getrennt ist. Die Plugins sind ja externe Entwickler, oder? Also ich glaube nicht, dass die, also Ja, es das gibt sind bestimmt welche, die externe. Ja. standardmäßig dabei sind, aber es wird auch externe davon geben. Ja, dann kann es sein, dass man unterstützt wird. Ja, das kann sein, aber oh, jetzt hatte ich hier einen Anzeigebug. Gut. Das War's war's das? eigentlich so. Das war's. Okay. Mehr braucht man da, glaube ich, gar nicht erzeigen. Sonst kommt noch mehr von uns die Tage. Nicht die Tage, sondern wenn es sich anbietet und ja. Sonst Ich selber möchte mal herunterladen. okay. Ich möchte noch auf etwas hinweisen. Wir haben RSS-Feeds, das heißt, wenn ihr das Ganze per Video, RSS-Feed oder nur per Audio abonnieren wollt, was natürlich auch Sinn macht, weil wir natürlich nicht so extrem aufs Visuelle setzen, dann könnt ihr das, ihr findet auch die ganzen Links und so weiter, alles in der Videobeschreibung. Und das Video, wer hätte es gedacht, wird am Ende noch auf dem YouTube-Channel natürlich ordentlich geschnitten und gemastert, damit alles schön klingt. Hochgeladen. Gut, dann ciao. Tschüss. So. Oh. Ja, ich muss ja sagen, also die Show fand ich jetzt im Gegensatz zu anderen ja richtig geil. Also, War gut, ja. ja. Das können zwar die anderen gerade noch hören. Aber die andere war ja so, also Oh, was ich noch, was ich Felix hat was geschickt. Ja, Oh, die es gab Windows-Version. schon eine KDE für Windows ist in Vergangenheit. In der Vergangenheit, okay. Ah, 2013. 3. März. Mai. Oh, Gott. Was ich noch sagen wollte, aber Skizzen. ich wollte nicht dazwischen reden, weil sonst hätte man, muss ich wieder schneiden und ich wollte eigentlich sowieso weniger schneiden. Wenn du tippst, wie du getippt hast, wie du gesucht hast in KDE, war kein Ton da. Zumindest hat er kurz ausgesetzt. Ist aber nicht so schlimm. Ja. Ich glaube, du kannst jetzt aber stoppen. Dann war es schön, damit zumindest ein paar da waren. Ich glaube, zwei Leute waren es. Aber vielleicht schauen sich die anderen ja das dann aufgenommen an. Okay. Genau. Ciao. Tschüss.